Der aufgebaute Druck. Bereits zuvor hatte ich den beispiellosen Druck beschrieben, der insbesondere von angelsächsischen Ökonomen, Medien und auch von den Chefvolkswirten der dort beheimateten oder wirtschaftlich engagierten Großbanken aufgebaut wurde und aufgebaut wird. Um die EZB dauerhaft als Lender of Last Resort für die Staatsschulden der Euro-Länder zu etablieren. Ein fast schon komisch anmutender Gipfelpunkt wurde erreicht, als das von den Gewerkschaften nominierte Mitglied des Deutschen Sachverständigenrats Peter Bofinger und der ehemalige Großspekulant George Soros in einem Artikel in der Financial Times gemeinsam den Soros-Plan vertraten. Danach soll der von den Euro-Ländern garantierte Krisenrettungsfonds EFSF rechtlich in die Lage versetzt werden, bei der EZB unbegrenzt Kredit aufzunehmen, um damit Anleihen der Problemländer zu kaufen. Bis diese Konstruktion rechtlich umgesetzt sei, solle die EZB die Marktrenditen für die Staatsanleihen von Problemländern deckeln und, um den Deckel zu halten, Anleihen im Bedarfsfall unbegrenzt aufkaufen. Als Kernproblem, das dieser Lösung entgegensteht, machten die beiden Autoren die psychologische Schräglage der Deutschen aufgrund übermäßiger Inflationsfurcht aus. Zur Meinung der Londoner City schreibt Bettina Schulz: In den Augen der Geldgeber ist nicht akzeptabel, dass die Souveränität in der Geldpolitik von der nationalen Ebene auf eine Zentralinstitution übertragen wurde, die Mitgliedsländer aber fiskalpolitisch souverän bleiben. In diesem Denkstil werden die Anforderungen an die politischen Beschlüsse des Euroraumes recht unverhohlen an den Interessen der Käufer und Halter von Staatsanleihen gemessen. Die Financial Times formulierte dazu in einem Kommentar mit dem bezeichnenden Titel »Markets Behold Judgment Day« einige Tage vor dem europäischen Gipfel vom 9. Dezember 2010 in angelsächsischer Kürze: »But paramount is that Eurozone leaders do not frustrate investors' hopes.« Der Economist fürchtete gar im letzten Herbst: »Teutonic rigidity will wreck the European project.« Und der Autor wird sich etwas dabei gedacht haben, als er das Adjektiv »teutonic« verwendete. Es interessiert dabei offenbar keinen, dass die implizite Forderung nach einem Bailout die Architektur des Maastricht-Vertrages quasi auf den Kopf stellen würde. Es interessiert auch nicht, dass die USA und die Schweiz, beides föderativ aufgebaute Staaten mit stabiler Währung, keine Haftung des Bundes für Schulden der Gliedstaaten bzw. der Kantone kennen. Lender of Last Resort ist die Notenbank in beiden Ländern, allenfalls für die Schulden der Bundesebene. Dabei ist es aufschlussreich, nach Interessen und Motiven zu schauen. Die meisten angelsächsisch geprägten Ökonomen hielten und halten den Euro ohne politische Union von Anfang an für eine konzeptionelle Totgeburt. Sie haben zudem zumeist ein Verständnis für die Rolle einer Zentralbank entwickelt, das sich fundamental unterscheidet vom deutschen Verständnis, welches auch die rechtliche Konstruktion des Euro und der EZB geprägt hat. Preisstabilität und Inflationskontrolle stehen in diesem Verständnis weniger im Mittelpunkt der Notenbankpolitik. Schon gar nicht soll die Sicherung stabiler Preise die primäre Aufgabe einer Zentralbank sein. Diese soll vielmehr mindestens gleichrangig Wachstum und Beschäftigung stützen, notfalls auch, indem sie deutlich mehr Inflation zulässt. In den letzten Jahren dominierte dabei zunehmend eine schon fast ideologisch geprägte Grundauffassung, dass Geld gar nicht billig und reichlich genug sein könne, solange die Inflation nur einigermaßen unter Kontrolle bleibe. Alan Greenspan lebte mit seiner Politik diese Grundauffassung. Der gegenwärtige Präsident der Federal Reserve, Ben Bernanke, folgt auch weitgehend dieser Linie. Vergleiche dazu Kapitel 6. Der Ankauf von Staatsanleihen, Quantitative Easing genannt, ist im Lichte dieser Grundauffassung ein völlig legitimes Mittel der Geldpolitik, das in den USA, Großbritannien und Japan auch intensiv betrieben wird. In die gleiche Richtung weisen die Positionen nahezu aller Chefvolkswirte großer Banken. Deren Interesse ist es ganz offenbar, unmittelbar durch Eurobonds oder mittelbar durch eine kurssichernde Ankaufgarantie der EZB einen Haftungsverbund für alle Staatsanleihen der Euroländer zu schaffen. Dann nämlich wären für alle Investoren Euro-Staatsanleihen genauso sicher wie amerikanische Bundesanleihen. Dahinter steht das klare Interesse der Banken, bei Investitionen in Staatsanleihen risikofreie Anlagen zu haben, wie es ja auch der Logik von Basel II entspricht. Dieser Druck durch die Mehrzahl angelsächsischer Ökonomen und durch praktisch die gesamte Welt der Großbanken beeinflusst die Willensbildung innerhalb des Euroraums. Frankreich und die übrigen Südstaaten, die Europäische Kommission, eine Mehrheit im EZB-Rat, zahlreiche deutsche Ökonomen und überhaupt alle jene, die irgendwie links fühlen und immer schon gegen eine strikte unabhängige Geldpolitik waren, können sich grundsätzlich für den Gedanken erwärmen, dass die EZB Staatsanleihen kauft. Auch Vorschläge, dass der EFSF und der ab Mitte 2012 dauerhaft zu etablierende Beistandsmechanismus ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, Bankstatus bekommen sollen, gehen in diese Richtung. Dann könnten sich nämlich diese Institutionen, Staatsbürgschaften im Rücken, unbegrenzt Geld bei der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen oder für andere Rettungszwecke leihen und so das Verbot der monetären Finanzierung unterlaufen. Dieses Meinungsbild beeinträchtigt, unabhängig von der Frage, wer Recht hat oder was die Verträge sagen, die Durchsetzungsfähigkeit jener, die gegen jede Art von monetärer Finanzierung im Euroraum sind. Im Vorfeld des Euro-Gipfels vom 10. Dezember 2011, der Fortschritte bei der Haushaltskontrolle bringen sollte, brachte es Günther Nonnenmacher in einem Kommentar in der wahrlich euro- und rettungskritischen FAZ auf den Punkt, dass es nämlich unter 17 oder 27 Staaten nicht ohne Zugeständnisse gehen kann, dass also die reine Lehre nur um den Preis einer Implosion durchzusetzen wäre. Nachdem der Rechtsbruch vom 9. Mai 2010 geduldet wurde, beziehungsweise wegen der Unabhängigkeit der EZB sowieso nicht sanktioniert werden kann, gibt es formal keine Möglichkeit, die EZB am Ausbau bzw. an der zeitlich unbegrenzten Ausübung der monetären Finanzierung von Staatsanleihen zu hindern. Ein Fortschritt war es immerhin, dass man sich im Euroraum politisch darauf einigte, dass für die Euro-Staaten handelnde Politiker die Schritte der EZB nicht kommentieren.